Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Thorsten Jäger und in diesem Podcast geht es um das Thema, wie integrieren Sie Social Media Marketing erfolgreich in Ihr Unternehmen? Für Gründer, Startups und meist sogar für erfahrene Unternehmer stellt sich aufgrund der Fülle und der Vielfalt im Internet nicht selten die Frage, wie integriere ich denn Social Media Marketing erfolgreich in mein Unternehmen? Und wie kann ich das Zeitmanagement optimal regeln? Und das sind wichtige Fragen und um die Personalkosten im Bereich Social Media Marketing in den Griff zu bekommen, ist das Zeitmanagement eines der wichtigsten Faktoren. Wobei die sozialen Plattformen zwar in der Regel kostenfrei sind und anspruchsvolle Apps eher selten benötigt werden, fallen in diesem Bereich besonders die Personalkosten stark ins Gewicht. Der zweitgrößte Kostenfaktor ist das Advertising und das hängt natürlich auch von einer optimalen Redaktion ab. Daher ist Zeitmanagement in diesem Bereich besonders wichtig, um dauerhaft die Kosten zu optimieren. Ich gebe Ihnen jetzt 5 Tipps, wie Sie Ihr Zeitmanagement optimal regeln. Kommen wir zum ersten Tipp. Social Media Marketing sollte zum einen so ausgerichtet werden, dass es erstmal zum Unternehmen passt und natürlich auch zur Zielgruppe. Denn nicht jedes Publikum erwartet täglich ein Update. Daher ist nicht die Masse an Posts wichtig, sondern der gewählte Rhythmus. Denn jede Community hat eine gewisse Erwartungshaltung, die es gilt zu managen. Tipp Nummer 2. Zudem ist es wichtig, dass alle Maßnahmen möglichst routiniert ablaufen können, sodass auf spontane Aktivitäten im Web reagiert werden kann. Somit sollte der Fokus auf das Feedback der Zielgruppe liegen und nicht nur auf die Generierung von Posts. Dazu gehört einmal Grafiken für das Web vorbereiten, Textbausteine vorhalten und natürlich standardisierte Abläufe einführen. Tipp Nummer 3. Wichtig ist auch die Fokussierung. Am besten man entscheidet sich für 1 bis 3 Plattformen. Zudem sollte man alle Autobenachrichtigungen ausschalten, um ein Management-Tool zu nutzen. Es gilt demnach nicht verzetteln, sondern konzentrieren. Tipp Nummer 4. Es gibt im Arbeitsalltag immer mal wieder ruhigere Phasen, bei denen ein Blick ins Internet nicht stört. Doch es gibt auch Situationen, wo er ablenkt. Daher sollte man besonders dann bewusst abschalten, wenn man nicht als Unternehmer agiert, sondern privat. Und wenn man sich auf etwas anderes natürlich auch konzentrieren muss. Der Tipp Nummer 5. Soziale Medien können zwar dabei helfen, den Arbeitsfluss optimal zu strukturieren. Doch wenn am Ende eines Meetings nicht einmal ein Tweet darüber verfasst werden kann, dann sind nicht die sozialen Medien schuld, sondern wohl eher der Output. Daher kann das Zeitmanagement im Bereich Social Media durchaus auch positive Effekte auf den Arbeitsalltag haben. Routine, Ruhe und Rhythmus sind somit die wesentlichen Punkte, auf denen man im Zeitalter von Social Media achten sollte. Ich gebe Ihnen an der Stelle noch weitere Tipps zum Thema Social Media Marketing. Die sozialen Netzwerke sollten es so einfach wie möglich organisiert werden. Zum effizienten Nutzen von Social Media gehört auch, dass man den Nutzern aufmerksam zuhören sollte, damit man so den Wert von neuen Nachrichten und Inhalten erkennen kann. So können die Informationen schnell eingeschätzt werden und das führt wiederum dazu, dass man professionell reagieren kann. Doch durch die große Informationsflut auf den verschiedenen Plattformen verliert man recht schnell den Überblick. Daher kann es auch passieren, dass man wichtige Inhalte einfach übersieht. Und damit das nicht passiert, können folgende Tipps helfen. Tipp Nummer 1. Um alles zu vereinfachen, sollten Webdienste und passende Software genutzt werden. Diese sollten möglichst wenige Benachrichtigungen versenden und einfach zu bedienen sein. Tipp Nummer 2. Zudem sind Programme sinnvoll, die die verschiedenen Social-Media-Konten abdecken. So können die Zugänge zu den verschiedenen Netzwerken einfacher verwaltet werden. Tipp Nummer 3. Außerdem sollte man herausfinden, wie und wo Daten einfach zu finden sind und weiterverarbeitet werden können. Tipp Nummer 4. Netzwerke und Software, die einen dazu zwingen, dass man sich auf die eigene Plattform festlegt, sollte vermieden werden, da diese die Suche und die Verteilung von Inhalten unnötig erschweren. Ja, das war's zum Thema Social Media Marketing in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie noch weitere Informationen brauchen, auf meinem Blog finden Sie viele Tipps und Möglichkeiten zum Thema Social Media auf www.thorstenjäger.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Podcast.